oft beherrten. Den man zehren bringen mag, dem ist ein Wort als ins Land. Dem ist ein Wort als ins Land. also hallo, getan. Ich erkos mir selber einen Mann, in der wilden Miene Augen, oh, das Elend schon der Frauen. In der wilden Miene Augen, das Elend schon der Frauen, ohne Mann an sie mir mein Lieb, johin geht ich hier, denn keiner tut es nicht. der die graue Gans beim Nacken und auch ein Entlein bekommt er zum Backen. Er kümmert sich nicht um ihr Quack, Quack, Quack, schreit ruhig ihr dummes Federpaar. Yeah.